Die Gangstersaga The Take, 2 Jahrzehnte in der Mafia, beginnt mit einer Einstellung im Knast. Freddy wird entlassen. Gitter, Gänge, Türen werden aufgeschlossen. Ich komme also vorzeitig raus? Wegen besonderer Umstände. Und nur mit seinem Gang und der Körperhaltung, dem Schwingen der Hüfte, dem Grinsen und diesem Nasenschniefen hat Tom Hardy der Figur des Gangsters schon in den ersten 2-3 Minuten des Films so etwas wie eine unauslöschbare Signatur eingeschrieben, die man als dunkle, schwarze Sinnlichkeit bezeichnen kann. Unruhe des Körpers, Vibrieren, das in seiner Bedrohlichkeit an den jungen Robert De Niro in Martin Scorseses Film Taxi Driver erinnert. Immer kurz vor der Explosion. Cousin Jimmy holt Freddy aus dem Knast ab. Hat sich viel verändert. Das Einzige, was an mir vorbeigelaufen ist, ist die viele Kohle, als ich im Knast war. Regisseur David Drury erzählt in The Take vom Aufstieg und Fall eines Gangsters. Das neue Alpha-Tier gegen den alten, der ein letztes Mal seine Muskeln spielen lässt und gegen den jüngeren doch schon verloren hat. Trink ordentlich, zieh dir Koks rein. Denn wenn die Feier gelaufen ist, marschierst du mit deinem blöden Cousin mit leeren Händen hier raus. Wirklich? Wieder Tom Hardys Schniefen. Ich werde für Mickey euren Anteil einbehalten sein. Wie ehrlich, du verarscht mich, seitdem du wieder aus dem Knast gekommen bist. Dein Geld kannst du für immer abschreiben. Sei froh, dass ich dich lebend nach Hause gehen lasse. Und noch einmal, als Körpersignatur, lässt Tom Hardy seinen Freddy in The Take schniefen. Kurz danach wird der alte Gangster mit aufgeschlitzter Halsschlagader verbluten. Explosion, wie gesagt. The Take erzählt eine Gangster- und Familiengeschichte, die in düsterste Abgründe führt. Und die, die am Anfang noch beste Freunde waren, Freddy und Cousin Jimmy, stehen sich am Ende als Todfeinde gegenüber. Wenn das hier vorbei ist, leg ich dich um. Du weißt einen Scheiß. Gleich in der Leichenhalle hättest du mich erschießen müssen. The Take, der ein Jahr zuvor entstandene Film Bronson von Nicolas Winding Refner und Warrior von Gavin O'Connor sind bei uns nicht ins Kino gekommen, sondern auf DVD bzw. Blu-ray erschienen. Aber alle drei Filme liefern ein eindrucksvolles Bild von der Präsenz des 1977 in London geborenen Tom Hardy. Christopher Nolan wusste wohl genau, warum er dem die Rolle des Bösewichts im neuen Batman-Film gab. Abgrundtiefe wie tiefdunkle Körperlichkeit. Mein Name ist Charles Bronson. Dunkle Sinnlichkeit, wie gesagt. Und ich hatte immer nur ein Ziel, ich wollte berühmt werden. Höllenschlunde reißt Tom Hardy gerne mit seinen Figuren auf. Ich spürte eine Berufung in mir. Bedauerlicherweise konnte ich nur nicht sagen, welche. Ähnlich wie der frühe Robert De Niro ist auch der Brite Tom Hardy dafür bekannt, dass er seinen Körper für die Rolle umformt. Für Bronson trainierte er sich ebenso Muskelmasse an wie für die Rolle des Ex-Marines und Martial-Arts-Kämpfers Tommy in Warrior. Doch um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, es geht hier nicht um plumpes Adrenalin-Macho-Kino. The Take ist ein komplexes Drama, das den Vergleich mit Gangsterfilmen von Martin Scorsese oder dem Mafia-Epos Der Pate von Coppola nicht zu scheuen braucht. Und Warrior ist zwar ein Genrefilm, aber Regisseur Gavin O'Connor und Hauptdarsteller Tom Hardy erschaffen neben den elektrisierenden Kampfszenen gleichzeitig eine schöne, eindrucksvolle Poesie mit dieser Bruder-Bruder- und Vater-Sohn-Beziehung, von der Warrior erzählt. Dabei verbindet Tom Hardy den gepanzerten männlichen Körper und die verletzte Seele und lässt so Figuren entstehen, die tief anrühren, beispielsweise wenn den zerstrittenen Brüdern, am Ende werden sie im Martial Arts Finale gegeneinander antreten, kein klärendes Gespräch gelingt. Tom Hardy als Muskelmann, der vergeblich die Verzweiflung hinter der Muskelmasse halten will. Weißt du was? Du kannst noch so viel mit Fotos von deiner Frau rumlaufen und sagen, ich verzeih dir. Aber trotzdem bist du einfach nur scheiße. Dieser Schauspieler ist ein Menschendarsteller. Seine Figuren bekommen eine Seele. Eine der herzerweichendsten Filmszenen der letzten Zeit ist in Warrior zu sehen. Der Sohn findet seinen alkoholkranken Vater, Nick Nolte. Nach mehr als 3 Jahren ist der das erste Mal wieder sturzbetrunken. Der Sohn, der ihn hasst, dieser durchtrainierte Kämpfer, weiß nicht, was er mit dem weinenden Mann machen soll. Nimmt ihn in den Arm, der Sohn, den Vater, wie ein kleines Kind. Und dabei das Gesicht von Tom Hardy, unsicher, verzweifelt. Wieder Tom Hardys Schniefen. Und gleichzeitig, in gewisser Weise auf magische Weise, vermittelt es uns einen Eindruck davon, was zerstört worden ist, als dieser Warrior noch der kleine Sohn des Alkoholikers war. Hier sehen wir Tom Hardy, sehen einen großen Schauspieler bei der Arbeit.